Wenn der Osten kommt, dann pass auf und geh zur Seite. Ich hör den Norden Rap und denk mir, was ist das denn für ne Scheiße? Ich will zurück und es passt hier nicht wie Sachen, die zu klein geworden sind. Was du machst, ist wie ein Bolo, denn es ergibt gar keinen Sinn. Ich bin die Eins und du kannst dich nicht mit mir vergleichen. Ich bin Deutschrap, Totengräber, denn ich geh über Leichen. Du willst hier Wasser reichen, doch das für'n Arsch wie Klopapier. Du willst, dass ich dich zerstör, da brauchst du ein Blatt Papier. Ich setz ein Zeichen für eine Szene, die am Arsch ist, eine Fähne voller Freaks und jeder denkt, dass er hart ist. Sie geht runter wie U-Boot und ich halt mich über Wasser. Ich geb dir recht, du bist krass. Ja, und ich bin krasser, das ist Boss, Rapper, Stone, Fixer. Und ich hör dein Rap Standard. Du willst mich dissen, doch euer ist gepattert. OSTN, ich komme an und bänge dich. Und dein Leben hängt an seinem Fan, so wie ein Gitarrist. Einfach Klick und dann Kleck und dann Bam. Wenn der Osten kommt, wir stehen hier, unser Mann, wie ein Soldat an der Front. Wenn der Osten kommt, habt ihr Vögel nicht zu lachen, Mann. Wir sind, wie wir sind, denn so hat uns Gott erschaffen. Es macht Klick, es macht Kleck, es macht Bam. Wenn der Osten kommt, wir stehen hier, unser Mann, wie ein Soldat an der Front. Wenn der Osten kommt, habt ihr Vögel nicht zu lachen, Mann. Wir sind, wie wir sind, denn so hat uns Gott erschaffen. Ihr haltet eure Backen, wenn die Manufaktur Ost kommt. Denn jetzt gibt es Stress, so wie damals an der Ostfront. Ich bin Cartoon da One und das hier ist 1-0. Das sind unsere Zeilen, das ist RMO. Ja, wenn ich komme, gehst du auf die Knie wie dein Mädel, denn wir machen heute Terror, Terror in deinem Schädel. Also spart ich das Gerede, ihr Spaten in der Szene. RMO an die Macht, Mann, das sind unsere Pläne. Und du Lappen, du bist nichts, doch du bist am Ende. Du machst dir in die Hosen, wenn ich dich nur anrappe, Mann. Guck mich an, das ist ostdeutsche Power. Und jetzt schau mal in den Spiegel, du ostdeutscher Bauer. Du sprichst von Block und Platten, aber Fakt ist, die einzige Platte, die du kennst, ist aus Haschisch. Also Junge, quatsch nicht, was du laberst, das ist scheiße. Deine Zeilen sind so billig wie deine Vergleiche. Einfach Klick und dann Kleck und dann Bam. Wenn der Osten kommt, wir stehen hier, unser Mann, wie ein Soldat an der Front. Wenn der Osten kommt, habt ihr Vögel nicht zu lachen, Mann. Wir sind, wie wir sind, denn so hat uns Gott erschaffen. Es macht Klick, es macht Kleck, es macht Bam. Wenn der Osten kommt, wir stehen hier, unser Mann, wie ein Soldat an der Front. Wenn der Osten kommt, habt ihr Vögel nicht zu lachen, Mann. Wir sind, wie wir sind, denn so hat uns Gott erschaffen. Es macht Klick und dann Kleck und dann Bam. Wenn der Osten kommt, wir stehen hier, unser Mann, wie ein Soldat an der Front. Wenn der Osten kommt, habt ihr Vögel nicht zu lachen, Mann. Wir sind, wie wir sind, denn so hat uns Gott erschaffen. Es macht Klick, es macht Kleck, es macht Bam. Wenn der Osten kommt, wir stehen hier, unser Mann, wie ein Soldat an der Front. Wenn der Osten kommt, habt ihr Vögel nicht zu lachen, Mann. Wir sind, wie wir sind, denn so hat uns Gott erschaffen.